uns treibt dein Fieber auf die Autobahn nach Süden. Die Sonne zieht wie ein Magnet den großen Dreck und bleibt im Stau der träge Wurm erst einmal liegen. Dann stehen wir stundenlang und rühren uns nicht vom Fleck. Wir machen Urlaub. So heiß, das hält ja keiner aus. Und dann am Ziel streckt man die Glieder aus, die müden, und denkt schon an den weiten Weg zurück nach Haus. Wir machen Urlaub. Der Treck nach Norden. Ein letzter Gruß, ein letzter Blick hinaus aufs Meer. Uns ist der Karawan zum trauten Heim geworden. Wie schön, wenn doch die Autobahn.